From Berlin, Improv World News. Willkommen zu Episode Nummer 34 der Improv World News oder der internationalen Weltneuigkeiten zum Thema Improvisation. Heute wieder am Mikrofon aus dem schönen Neukölln in Berlin, Makro. Hallo Makro. Hallo und Thomas aus dem wundervoll sonnigen Weißen See. Genau, wir haben uns zusammengesetzt und sprechen heute wieder über ein Hauptthema. Und das Hauptthema hat folgende Titelmelodie. Warte, oh, jetzt hab ich's hier. Ja, was ist das? Der Swing. Das ist Improvisation und heute mal im Fernsehen. Das ist nämlich Cruise Line, isn't it? Dankeschön, danke, danke. Anyway. Danke. Genau. Na, ob das ein guter Anfang war? Ja, wir wollen heute über eine Fernsehsendung reden. Whose Line Isn't It Anyway? Eine eigentlich ursprünglich britische Produktion. Und wer jetzt gleich direkt sagt, oh, Impro im Fernsehen, wunderbar, das will ich mir mal angucken. Die erste Hinweis dazu ist sicherlich whoselineonline.org. Da haben wir nämlich unsere meisten Videos geguckt, oder? Hast du geschaut? Genau, also tolle, tolle Webseite. Scheint wirklich von Herzblutfans gemacht worden zu sein. Denn da findet man alle US-Serien aller 9 Staffeln, alle UK-Serien, auch 9 Staffeln, glaube ich, die Radio UK, 10 Staffeln UK, dann die Radiosendung UK, zufälliges Zeug und irgendwie noch eine ganze Menge mehr Informationen. Und vieles davon kann man da auch schauen. Also da sind dann halt YouTube und andere Tube-Formate irgendwie eingebettet und ja, tolle, tolle Webseite. Genau, vielen Dank. Da, sonst hätten wir das heute gar nicht machen können. Und gehen wir mal zurück in die Geschichte. Ich mach das mal, ich bin ja hier der Historiker in der Runde. Gestartet hat das Ganze 1900 und jetzt halte ich fest, 88 in United Kingdom. Königreich. Genau, irgendwas Vereinigtes war es. Im United Kingdom. Das Problem ist, dass wir alles hier auf Englisch erstmal Übersetzungen herkriegen. Also schon 1988 und die Gründer oder die beiden, die das begründet haben, waren Dean Patterson und Mark Levison. Und vor allem Patterson ist nochmal ganz wichtig, weil der schafft dann 10 Jahre später, 1998, das Ganze in die USA. Also er bringt es sozusagen über den großen Teich. Interessanterweise ist es auch so, dass UK dann zu Ende ist, 1998, und die Amerikaner dann damit anfangen. Also ein nahtloser Übergang. Okay. Da stattfindet. In UK wurden immerhin 10 Episoden mit insgesamt 136 Folgen gedreht. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert Whose Line Is It Anyway? Im Normalfall so ist es eigentlich alle Folgen gewesen, bis auf ein paar Specials, sind es 4 Schauspieler, also 4 Improvisierer und ein Moderator oder der Host der Show. Und der Host gibt diesen Improvisierern verschiedene Impro-Games zum Spielen. So kann man das, glaube ich, ziemlich schnell beschreiben. Die müssen das lösen und dann gibt es dafür Punkte, aber diese Punkte haben irgendwie nie zu irgendwas geführt, oder? Hast du mal was gesehen, dass da? Nee, also ich glaube, das ist auch immer die Subline, ist die Show, wo Punkte keine Rolle spielen. Und normalerweise werden die großzügig in Zehntausender-Packungen darauf verteilt, so dass es auch relativ klar ist, dass Punkte ein überflüssiges Beiwerk nur darstellen. Ja, prinzipiell spielen die das vor Publikum. Ja. Gar nicht so wenig, würde ich sagen. Oder na, vielleicht für Fernsehen dann doch. Also was sind es? 100, 150? Also es ist eine relativ kleine Bühne. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schachzug, der gemacht worden ist. Es ist eher ein kleines Studio. Auch die Bühne ist nicht so riesengroß. Und das Publikum würde ich auch sagen 100, 150 vielleicht, die sehr eng, so fast so Arena-artig da außen herum sitzen, so ein bisschen. Mhm. Und die Bühne, finde ich auch ganz interessant, ist so, dass im Hintergrund die Schauspieler sitzen und im Vordergrund spielen. Also je nachdem, wenn alle spielen, dann ist natürlich hinten keiner, da sieht man nur die leeren Stühle. Ansonsten spielen die möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass da die anderen sich gerade wegpacken vor Lachen oder so. Jedenfalls hat dieses Setting, finde ich, nochmal so diese Verstärkung, dass es wirklich live passiert und nicht irgendwie getrickst ist. Also die ist ja immer so ein bisschen das Hauptproblem vom Fernsehen, wirklich diese Wahrhaftigkeit des Impros da darzustellen. Obwohl man sagen muss, vielleicht hier gleich mal die erste Kritik, es wurde meistens 90 Minuten oder mehr aufgenommen und dann so um die 30 Minuten ausgestrahlt. Also es ist keine Live-Show, sondern tatsächlich die besten Sachen kommen dann erst ins Fernsehen. Das sieht man auch, dass nach einer Szene dann es nochmal Applaus gibt und dann einen harten Schnitt und dann meistens wieder in die Moderation einsteigt des Moderators. Und wir wissen halt nicht, wie viel wirklicher Müll da rausgeschnitten worden ist. Das hat nochmal andere Probleme, aber da reden wir später, glaube ich, nochmal drüber, wenn wir mal so ein bisschen zu den Folgen und was diese Shows gemacht, also sozusagen, was sie für eine Auslöser waren, reden. Genau, also was ich dazu noch gehört habe, ist, dass sie meistens sogar jedes Spiel dreimal spielen und dann einen Shot davon nehmen. Wobei ich nicht exakt weiß, ob das immer so passiert ist. Und trotzdem sind natürlich alle Sachen tatsächlich made up. Also die Vorgaben sind dann immer andere. Die sammeln die zum Teil auch vom Publikum ein. Ja. Zum Teil haben sie die aber auch in Umschlägen vorbereitet. Wie geheime Charaktere zum Beispiel. Werden die halt für die Zuschauer eingeblendet. Man sieht zumindest an den Gesichtern der Spieler, dass sie überrascht sich geben. Und ich glaube eigentlich auch, dass es vieles ist, dann tatsächlich entsteht im Moment, weil man sieht auch, wie sie ja die Angebote annehmen und so. Die Liste der Spieler ist relativ lang. Es gibt ein paar, die sehr regelmäßig dabei sind. Also, wie heißt der jetzt? Habe ich ihn gerade aus den Augen verloren? Story with a Head zum Beispiel ist eins, was irgendwie unglaublich oft gespielt wird. Du bist gerade bei den Spielen. Okay, ich war gerade bei den Spielern. Bei den Spielern. Okay. Erstmal Spieler oder erstmal Spiele? Was möchtest du zuerst tun? Machen wir erst die Spieler, machen wir dann die Spiele? So ja, finde ich gut. Also die britische Serie glänzt mit Spielern wie zum Beispiel Stephen Fry, wo ich mich sehr gefreut habe, weil ich den sehr schätze. Ein sehr bekannter britischer Schauspieler und ich finde ein sehr großartiger, weil in meinem Bücherregal steht auch ein Buch, das nennt sich Die Feigen, die Fusseln, ein Buch zum Gedichteschreiben von Stephen Fry. Also da sieht man auch so ein bisschen die großen Köpfe des britischen Kinos und Theaters wurden da auch aufgefahren in den 80er Jahren und eben Anfang der 90er. Genau, Steve Rhys Jones habe ich da auch zum Teil gesehen, der ja auch dann Hollywood-Karriere gemacht hat, auch ganz interessante Sachen spielt. Dann Colin McRae ist einer der Hauptakteure und Ryan Stiles, die beide dann auch in die USA und in die Ausgabe dort mit rübergegangen sind. Und Wayne Brady, der glaube ich als, Wayne Brady ist noch einer von den drei Starrings, die in den USA sozusagen die Hauptbesetzung bildeten. Ja. Und ja, das ist also schon so ein bisschen ein festes Team, dann immer Leute dazu. Also eine relativ knackige Geschichte und es geht halt auch nicht länger als, also die amerikanischen Serien gehen 22 Minuten, sagt uns die Wikipedia, und die britischen gingen 25 Minuten. Genau, also dann hat man im USA wahrscheinlich 45 Minuten Fernsehprogramm, dank einschlägiger Werbeempfehlungen, die noch dazwischen sind. Der große Vorteil von Whose Line Online ist, dass es komplett werbebereinigt ist. Deswegen auch hier lohnenswert. Gut, schauen wir uns die sehr, sehr eindrucksvolle Liste der Games an. Die Wikipedia Englische zumindest verzeichnet eine Liste, und wenn ich die mal so hoch und runter scrolle, es sind unglaublich viele, die hier auch noch nach amerikanisch und nach britisch getrennt worden sind. Es gibt also welche, die heißen mal so, also gibt es immer welche, die sozusagen in Großbritannien gespielt worden sind, manche nur in England und manche heißen dann anders. Also auch hier nochmal so ein bisschen Kulturraumanpassung stattgefunden hat. Changing Emotions versus Change Emotions. Ob auch immer das einen Unterschied macht, aber ja, so heißen die dann. Und was man noch sagen muss, es sind natürlich auch Live-Musiker dabei, das sollte man hier auch nicht vergessen. Ja. Also. Es wird auch gesungen. Ja. Und zum Teil sehr, sehr gut. Also nicht nur zum Teil. Also die singen schon ziemlich gut. Es gibt sehr lustige Texte, haben sehr breites Repertoire an Genres, was sie auch singen. Also es gibt eine ganze Kategorie nur Singing Games. Ja, also keine Ahnung, Woogie Boogie Sisters, Doobie Whoop, Song Styles und American Musical, All in One Voice. Das sind jetzt gerade nur alles Music Games, Gospel, also Irish Drinking Songs, Opera, Rock Opera, Remember That Song, sowas, oder auch eben in so, ich habe eins gesehen, da wurde so eine CD-Kollektion der besten Buchhalterlieder vorgestellt und einer musste dann immer im, wie das so typisch ist, ne? So zwei unterhalten sich eben, ja, John, erinnerst du dich noch an diesen Hit aus der Swing-Ära über die Buchhalter, und dann musste er eben so einen kurzen Ausschnitt singen und es war beeindruckend gut. Ja, ich habe sowas auch gesehen mit Feuerwehrleuten und Songs, ich glaube, und die, da fiel dann auch die Zahl, wir haben 18 Songs hier auf der Liste, und dann sah man schon so einen leicht gequälten Blick der beiden Sing-Performers. Aber das machen die wirklich sehr gut und sehr unterhaltsam. Zum Teil haben die auch eigene Spiele erfunden, ja, extra für die Show. Es sind also nicht alles Standard-Impro-Games, sondern tatsächlich fürs Fernsehen auch optimierte. Zum Beispiel die Szenen im Liegen, wo eine Kamera senkrecht von oben die Sachen filmt und die dann da Szenen machen. Das hat alles schon so seinen Charme und ist auch erstaunlich, dass da so viel Innovationsgeist mit dabei ist. Obwohl, da muss ich dich anhalten, das ist das schlechteste Beispiel, da gibt es nämlich auch eine Beschreibung von Keith Johnsons Buch Improvisation im Theater, dass er sagt, ein Theater wäre gut, so wie das in Calgary ist, wo die Leute von oben auf die Bühne schauen können, denn da könnte man besser Szenen im Liegen spielen. Aber gut, geschenkt. Sie waren auf jeden Fall sehr kreativ, was das betrifft. Sie haben sehr viel gemacht. Und vor allem natürlich arbeiten sie auch gerne mit diesen Möglichkeiten, die das Fernsehen bietet, dass man eben zum Beispiel nur Ausschnitte von Improvisierern zeigt, nur den Kopf oder eben den Oberkörper, um bestimmte Sachen zu machen, was eben auf einer Improbühne dann nicht geht, weil du immer den gesamten Spieler sehen musst, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie total wild hin und her schalten, aber sie schneiden schon in gängigen Fernsehrhythmen, so gefühlt. Ja. Also meistens sieht man schon, wenn mehrere Spieler da sind, beide oder alle drei oder alle vier. Aber es gibt eben auch ein bisschen nähere Sachen, um die Emotionen zu zeigen. Dann wahrscheinlich wird es auch mit mehreren Kameras sehr aufgenommen. Das sowieso, denke ich. Also es ist ja ein Studio, die werden sich da mit sehr starker Technik oder drei Kameras wahrscheinlich, eine kompletten und zwei Einzelkameras links und rechts und eine noch auf Host beziehungsweise aufs Publikum. Weiß man natürlich nicht, 80er Jahre war das ja alles noch ein bisschen teurer. Wegen der Bänder. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen einen Unterschied gefühlt zwischen den britischen und den amerikanischen Sendungen gehabt. Der eine Punkt war der natürlich, gut, die britischen stammen jetzt alle aus den 80ern, Anfang der 90er, ist alles ein bisschen mehr talky irgendwie, dafür halt sehr stark auf so mehrere Male, so wir erzählen eine Geschichte in verschiedenen Formaten von bestimmten Autoren und da wird dann eben auch Hemingway und keine Ahnung, also da werden eben auch die großen Namen gezogen. Auf der anderen Seite fand ich die amerikanischen Sachen ein bisschen stärker, die sind ein bisschen Comedy-lastiger vielleicht in einer gewissen Hinsicht und vielleicht etwas physischer, also mehr körperlicher Einsatz. Da, aber also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie schnell die Emotionen anklicken können, dass die auf die Bühne gehen schon mit der Emotion, die sehr stark präsentieren und das tatsächlich auch zeigen und nicht nur drüber sprechen. Da auch vor allen Dingen Wayne Brady finde ich da wahnsinnig stark. Und ja, ich habe mir, also die amerikanischen sind tatsächlich Comedy, müssen ja auch mit Stand-Up-Comedy, die da ja einen großen Stellenwert im Land hat, mithalten. Und das schaffen die auch, meiner Ansicht nach. Die bedienen sich oftmals Stereotypen, aber trotzdem verraten sie die nicht. Also in dem Sinne, da es ja sehr, sehr kurze Sachen sind, ist dann auch so ein Einsatz von Stereotypen auch legitim, solange sie die on top of their intelligence spielen. Ja. Also es ist, das Endprodukt ist sehr ansehenswert, muss man sagen. Ist auch sehr inspirierend, auch als Shows inspirierend. Es hat natürlich durch das Fernsehformat im Nachhinein verschiedene Probleme gegeben. Weiß ich, wollen wir so ein bisschen mal raus, oder haben wir das vergessen, über die Show zu sagen? Also, nö, oder? Nein, eigentlich noch der Gast. Also, die haben halt immer noch einen vierten Gastspieler, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, die entweder auch Schauspieler oder Improvisierer oder beides sind, wenn man das überhaupt trennen will. Zum Teil kommen die halt auch aus berühmten Serien, also da jetzt in der letzten US-Staffel war dann einer der Hauptdarsteller von The Walking Dead und hat sich da tapfer geschlagen. Ich glaube, manchmal sind es auch Sänger, ist so ein bisschen querbeet, da weiß ich auch nicht genau, wie die Auswahl stattfindet. Und ja, die werden dann halt immer mit in die Szenen reingerufen. Ja, oder kriegen eben ihre Aufgaben, also vom klassischen Dating bis hin zu gib eine Party oder errate, was die anderen dir vorspielen. Also die Vielfalt ist da ganz unterschiedlich. Und ich glaube natürlich auch, solche Stars werden gern gesehen. Impro ist ja im Schauspieltraining in den USA ein ganz basale Geschichte, da sind sicherlich viele auch schon vorher mit in Kontakt gekommen und natürlich für den starke Promotion-Anteil, der da auch einfach gemacht wird. Aber ist ja erstmal kein Fehler, sagen wir es mal so. Nö. Ja, dann denke ich aber auch, haben wir zumindest mal einen Rundumschlag zum Inhalt der Show. Genau, die Show hatte aber sehr großen sozusagen Output geliefert. Und der eine Punkt ist der, dass die Show sehr viele andere Shows nach sich gezogen hat. Also es gibt Versionen irgendwie in den Niederlanden, in Indien, in Deutschland. Wer sich erinnert, Freischnauze bzw. Freischnauze XXL mit Dirk Bach war eine ganze Stunde, war eine Show über eine Stunde. Um 2006 herum und bei RTL bis 2008 gelaufen. Da würde ich gerne nochmal einen Vergleich wagen, weil ich glaube, man kann so ein paar Dinge sehen, die die Deutschen vielleicht falsch gemacht haben. Aber muss man sich nochmal unterhalten. Norwegen, ich lasse mal hier so ein paar Sachen fallen. Israel, die haben aber nur übersetzt. Australien, obwohl das ist nur so eine Parodie, ähnlich wie Türkei, Georgien, Litauen, Kanada, Ungarn, du stoppst mir einfach, Malaysia, Brasilien, ja, ich glaub, man Slowenien, hat den Punkt Tschechien, schon verstanden. Chile, Dänemark, Ecuador, Russland, Kolumbien, Ja, hat man? Hab ich Griechenland schon gesagt? Also es gibt Polen? Halt eine ganze Menge. Selbst der Host Drew hat dann noch eine zweite Spin-off-Show in den USA gehabt, die Drew Carey Show, und mit einem ähnlichen Muster noch eine zweite daneben gepackt. Ja. Warum auch immer. Ja, wenn du Erfolg hast, kopiere ihn, warum nicht? Mhm. Ich denke, Dinge, die sie richtig gemacht haben. Das eine ist, sie haben eine sehr kleine Stage gewählt, vielleicht erst aus Kostengründen, warum auch nicht, aber sie versuchten auf jeden Fall dieses Impro-Gefühl. Ich sitze mittendrin und der Funke springt auch sofort beim Publikum über, stark zu machen. Das ist, glaube ich, was viele der Fernsehformate, die danach kamen, falsch machen heutzutage. Also ich habe zum Beispiel auch eine Sache gesehen, da war einer der Erfinder von Back to the Future und er ist zum Publikum gerannt und hat alle Leute in den Gang treten lassen auf so einen Teppich und die sollten dann mit den Schuhen auf dem Teppich Elektrizität erzeugen. Eine super Idee. Hm. Und das geht halt nur, wenn du Audience hast und die auch wirklich einbeziehst. Freischnauze hatte das ja auch. Die hatten aber so eine riesen Studio wieder. Da saßen die Leute wieder sehr weit weg. Die Spieler hatten riesen Flächen. Das hat sehr viel von der Energie, wie ich finde, genommen. Also das darf man bei der Improvisation nicht unterschätzen, dass die Bühnenfläche ein unglaublich wichtiger Aspekt ist. Ganz einfach. Und was sie auch richtig gemacht haben fürs Fernsehen auf jeden Fall, ist mehr aufzunehmen und dann einfach das Beste reinzuschneiden. Deswegen denke ich, haben sie auch so einen großen Erfolg, weil einfach da wirklich nur die Highlights von so einer Show zusammenkommen. Das führt aber zu zwei großen Problemen in der anderen Hinsicht, weil Whose Line Isn't It Anyway hat in Großbritannien einen riesen Erfolg gehabt. Es lief im Fernsehen, wie wir ja gesagt haben, 10 Jahre. Und mir hat jemand erzählt, dass in den United States, das hat ihnen so ein bisschen die Impro-Szene umgebracht, weil es poppten in der Zeit irgendwie überall so sozusagen Barformate davon auf. Ne? Das sind ja letztlich die Impro-Games, brauchst einen Moderator und spielst das einfach. Und es gab es plötzlich überall, also die Impro-Szene wuchs schneller als gesund war. Und dann war so eine Übersättigung da, sodass plötzlich niemand mehr in UK wirklich Impro machte. Zumindest die Aussage eines britischen Regisseurs, mit dem ich mich mal unterhielt. Und das hat sehr lange dazu geführt, dass in Großbritannien eigentlich Impro so ein bisschen Randerscheinung war, weil was im Fernsehen gemacht wurde, das wollte dann keiner mehr machen und vielleicht auch keiner mehr sehen. Vielleicht ist auch der Grund, warum sie in die Staaten gegangen sind. Und eigentlich so ein bisschen andere Formate, wie wir sie hier kennen, eben auch längere Shows oder eben auch einfach nur Theatersport oder sowas, setzte sich erstmal nicht durch. Es war also unheimlich dominant, diese Fernsehgeschichte. Ja, wir kennen das hier ja auch mit dem Thema der Frage, du machst Impro A wie Schillerstraße. Also das wird sehr schnell projiziert, dass das eine, was man aus dem Fernsehen kennt, genau für eine ganze Gattung steht. Und da wurde offensichtlich versäumt, starke Impulse dagegen zu setzen. Beziehungsweise viele Gruppen haben auch absichtlich nur diese Whose-Line-Shows gespielt und diese Art. Ja, und es führt natürlich dazu, dass es dann alles andere so ein bisschen verkümmert. Ja. Das ist der eine Punkt. Und sag mal, Schillerstraße war halt doch noch ein bisschen ein anderes Format. Also Freischnauze ist ja eher näher dran sozusagen. Also wir haben da sehr viel eigentlich Glück in Deutschland mit der Improvisation, dass unsere Fernsehformate alle gescheitert sind. Also ich wüsste keins, was wirklich funktioniert hat. Ne? Whose Line Isn't It Anyway hat nicht funktioniert. Es hat nicht Freischnauze wirklich funktioniert. Schillerstraße hat so ein bisschen funktioniert, aber eigentlich nur auf dem Star-Bonus. Durchgedreht war übel. Übel, genau. Und entweder oder was auch immer. Das Einzige Ditsche, ist, so halb. Ja, aber Ditsche funktioniert auf einer anderen Ebene und das versteht auch keiner als Impro, lustigerweise. Hat aber seine Fans, läuft. Und was noch funktioniert hat, ist die Show mit, wo sie immer diese Gegenstände geraten haben. Das ist auch Impro-Comedy gewesen. Sag mal schnell. Weiß ich nicht, ich habe keinen Fernseher. Ich merke schon, mit Hugo Egon Balder in der Moderation. Keine Ahnung. Ja, sie raten so Gegenstände. Gegenstände raten. Jetzt, genau, wir sind auf den Punkt angekommen. Okay, egal. Ah, diese schon. Genau. Ja, wer es weiß, weiß es. Die Frage ist ja auch, ob man sowas wie Helge Schneider auch noch zu Impro zählt oder ob es dann doch zu sehr schon geplant ist. Ja, Kurt Krömer ist das vielleicht zählt noch Impro. Keiner im Kopf zu Impro-Theater zumindest. Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch mit Bernhard Hoecker mal länger unterhalten zu dem Thema und er sagt halt, die Fernsehleute haben unglaublich Angst vor Live-Impro, weil sie halt nicht einschätzen können, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wird vor der Werbung noch genug gelacht oder schalten die Leute weg. Also da geht es ja richtig um Quote, selbst auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und deswegen sind diese Impro-Formate so gefährlich oder werden sie ungern genommen und hier sieht man ja, wie es gemacht worden ist, man hat es eben zusammengeschnitten und wusste dann, okay, wir haben aus 90 Minuten eine passable Show, wo tolle Sachen bei rausgekommen sind. Wunderbar. Im Grunde ist es eigentlich auch relativ risikominimierend, finde ich, denn zum einen kann man es halt aufzeichnen und möglicherweise eine ganze Staffel auch vorproduzieren. Zum anderen kann man ja auch mit relativ überschaubaren Mitteln oder mit quasi super kleinen Mitteln eigentlich eine komplette Staffel produzieren. Eigentlich ist es mir nicht klar, warum es so gescheut wird. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich würde es gern wissen. Es ist wirklich, ich finde es schade, weil es zeigt, wie mutlos und uninspiriert eigentlich unsere Fernsehmacher in einer gewissen Hinsicht sind. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Und da genau. Geht ins Theater anstatt ins Fernsehen. Ist ja auch gut. Und dann, ich meine, sie geben den Leuten ja eine Chance, so wie Durchgedreht, allerdings auf einem harten Platz mit einer sehr erfolgreichen Comedy-Show als so Sommervertretung. Und da es ja dann da um aktuelle News geht, kannst du das auch nicht wirklich im Vorhinein viel produzieren, aber ich glaube, es war trotzdem ja eine Aufzeichnung, aber es wurde angeblich nicht geschnitten. Ich glaube schon, dass geschnitten wurde, weil anders hätte diese harten Zeiten nicht gehen können, aber dann sollen sie doch bitte schneiden, weil sie ja eh was anderes machen, oder sie sollen tatsächlich sich den Mut geben und sagen, wir versuchen jetzt hier mit eben dem Risiko, dass auch Sachen mal scheitern und leben eher von diesem es scheitert mit einem schönen, also man sieht den Leuten gerne beim Scheitern zu, das ist ja auch das, was Impro so ausmacht. Die haben Spaß daran, ja. Exakt. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Es ist die Angst. Die Angst wahrscheinlich. Okay, damit haben wir auch so ein bisschen den Ausblick eigentlich geschafft, oder? Gibt es noch was wir sagen müssen? Nee, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen schon das Thema. Also für mich eine klare Empfehlung, mal angucken. Auch eben die verschiedenen Landesversionen, also UK und US, mal reinschauen, sich verschiedene von den Grundperformern mal anschauen. Und dann sehen, ob man Spaß dran hat oder nicht. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall lohnenswert. Und man kann viel lernen, finde ich. Also für Improvisierer sicherlich eine Quelle, so nebenbei mal laufen zu lassen und sich ein paar Sachen anzuschauen. Aber nicht glauben, dass das die Realität ist, sondern immer zwei Drittel nicht so Gutes dazuzählen, dann hat man einen Überbogen für alles, was passt. Ja, aber also wenn das Niveau am Ende so ist, wie es da zu sehen ist, werden auch die rausgeschnittenen Szenen nicht totale Desaster sein. Oder besser, weil der Host ja öfters die Show anfängt. Das ist die Show, wo das Beste rausgeschnitten oder off-Kamera stattfindet. Das kann vielleicht auch so rum sein. Na gut. Das war's diese Woche mit unserem Thema der Woche. Whose Line Is It Anyway? Shownotes geben euch die Links zur Seite und wir verlinken sicherlich mal noch die zwei Wikipedia-Artikel. damit man hier nochmal, wenn man möchte, sich ein bisschen Hintergrundinformationen besorgen kann. Ja, dann wechseln wir mal zu Gemischtes. Da gibt es seit dem 10. Oktober ein Buch über Keith Johnstone namens A Critical Biograph von Theresa Robbins Dudek. Ja, kostet in der Paperback-Variante, glaube ich, 16 Euro und in der Hardcover 76 Euro bei ungenannten Online-Händlern. Mhm. Und hast du schon mal reinlesen können oder so? Ich habe es noch nicht mal bestellt, muss ich mal zugeben. Wir warten auf die deutsche Übersetzung. Noch nicht zwingend. Also, aber ja, mit Sicherheit einer der wichtigsten Figuren für moderne Impro-Theater-Entwicklungen und ja, deswegen sicherlich auch spannend, eine Biografie über Keith zu lesen. Wir bleiben da mal an der Geschichte dran. Schauen wir mal, was rauskommt. Springen wir rüber zu den Weltneuigkeiten im Pro-Theater. Ja. Du hast wieder einen Haufen Dinge aufgefunden, vor allem in den United States. Beginnen wir mal in Denver mit dem Denver Improv Festival. Genau, ja, da sind halt wieder so Leute von der I.O. da, spielen da Shows, geben Workshops. Switch-Komitee sind da, die habe ich auch in Chicago gesehen, die machen halt eine Show namens Action Movies und ich fand die eher nicht so angenehm als Spieler, aber das war persönliche Note. Trotzdem haben die da, glaube ich, gute Leute für die Workshops, für die Shows, deswegen hat das sicherlich seine Berechtigung, das Festival. Dann das 5. jährliche New York Musical Improv Festival. Das findet im Magnet Theater statt. Oh. Und da sind ganz interessante Sachen bei. Die Frage ist jetzt, wie zu erwarten, natürlich Gesangssachen. Stopp. Ich wollte wissen, ob das on oder off Broadway ist. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich das Magnet Theater. Off Broadway. War ein Scherz, Marco. Entschuldige, red einfach weiter. Hm? 5. New Yorker Musical Impro Festival. Magnet Theater. Ja, da sind Konzerte zum Beispiel als ein Showformat, wo einer dann Pop- und Rocksachen singt ausschließlich. Es gibt dann natürlich die Geschichten, die über den ganzen Abend als Musical daherkommen. Es gibt eine Hip-Hopera, also mit Beats und Beat-Machines und in Rap-Sachen erzählte komplette Geschichte. Es gibt mehrere Musical-Heralds, was auch advanced ist. Und eine Oper gibt es, glaube ich, auch. Also die haben da viele verschiedene Spielarten des Themas Musical am Start und deswegen sicherlich hochgradig spannend. Das wäre auch mal interessant für den europäischen Raum, ein Musical-Festival. Finde ich eine schöne Idee. Mhm. Naja, es gibt noch vieles zu tun. Gut, springen wir rüber nach Columbus. Auf den Columbus. Columbus Unscripted. Wo ist das? In Ohio. Ist das Ohio? Genau. Ja. Das ist Ohio, ja. Und was ist das? Wieder ein Festival, aber relativ kleines. Das ist ein Festival, ein kleineres, glaube ich. Trotzdem haben sie halt da Susan Messing, die eine der Legenden aus Chicago ist, als Workshop und Show Hauptact, würde ich fast sagen. Also eine der Mitbegründer des Annoyance Theaters in Chicago und überall gern gesehen, tolle Performerin. Und das letzte Weltfestival ist das Fallback Comedy Fest. In New York State, oder? In Rochester? New York State ist das, genau. In Rochester. Und da ist leider nicht wirklich viel auf der Webseite zu erfahren. Außer einem statischen Bild gibt es da nichts. Keine Ahnung. Dann unser Hinweis von Europa aus. Schreibt mir auf eure beschissenen Internetseiten. Entschuldigung. Deutschland. Ja, da gibt's auch Konferenzen am langen Ende. Gerade aktuell laufend die internationale Improvisationstheater- und Theatersport-TM-Konferenz in Würzburg. Die ist von Workshops und von ja, Talks begleitet, aber so richtig, man weiß nicht so richtig, worum jetzt ihr es inhaltlich dreht, oder so? Also was so der Punkt ist, um den sie so herum konferieren, fand ich. Aber es war jetzt nur beim Überfliegen vielleicht so ein bisschen unklar. Ja, es gibt wohl alle 2 Jahre diese Konferenz, überall auf der Welt. Das war jetzt dieses Mal in Europa und dann halt in Würzburg. Ich glaube, sonst ist es doch immer auf anderen Kontinenten bisher gewesen. Ja. Und ja, haben halt natürlich Leute aus Calgary da und aus Chicago. Und über was sie genau sprechen und was da die Richtung ist, weiß ich auch nicht. An Shows gibt es irgendwie mehrere Maestros, mehrere Theatersportsachen und Gorilla-Theater, also die ganz klassischen Game-haltigen Formate, was ja auch konsequent ist. Ja, auf jeden Fall. Und daran gleich anschließend, vom 24. an folgt das 12. Würzburger Impro-Festival. Das braucht man eigentlich kaum ankündigen, weil das eh schon ausgebucht ist bis zum Getno. Aber vielleicht eines der wichtigsten deutschen, europäischen Festivals, wie weit das europäisch reicht, kann ich gar nicht sagen, aber für Deutschland auf jeden Fall das Impro-Festival, oder? Kann man so sagen, so ein bisschen. Das Teilnehmerfestival schlechthin. Genau, also immer wenn man irgendwo unterwegs ist, kommt die Frage, warst du in Würzburg letztes Jahr? Das ist so eine Standardfrage, die da entsteht. Und ich muss immer sagen, nein, war ich nicht, keine Karten gekriegt. Also, ja. Genau, ich sage immer, ich wollte nicht. Weil ich will ja nicht zugeben, dass ich keine Karten gekriegt habe. Gut, dann hoffen wir mal, dass da ein bisschen Infos rüberschwappen zu uns vom 12. Würzburger Impro-Festival. Ja, und dann gibt's noch Potsdam vom 26.10. bis 3.11. Da ist das dritte Festival für improvisiertes Theater im studentischen Kulturzentrum. Ja, und Gaststars dieses Jahr, die Crumbs. Vielleicht ein letztes Mal, so hint. Gibt es so ein paar Gerüchte, dass sie vielleicht als Duo so schnell nicht wieder nach Europa kommen? Wir wissen es nicht, es gibt keine klaren Informationen, aber es hört sich gerade so ein bisschen an. Und sie spielen halt an einem Sonntag noch mit dem Festivalensemble zusammen und am Montag eine Solo-Show am 28. Ja, und das zweite Wochenende-Festival gehört dann, der zweite und dritte, elfte, gehört den Studenten und dem studentischen Improvisationstheater mit dem Bachelor of Impro. Kommen wieder Gruppen aus ganz Europa, nein, aus Deutschland und aus Österreich sind welche da und wird sicherlich wieder ein Genuss mit den jungen Menschen in Potsdam zu improvisieren. Hoffe ich zumindest. Ja, also letztes Jahr war ich zumindest ja in der normalen Konferenz, nicht in der studentischen, und fand das da auch sehr schön. Ja, ein bisschen anderes Konzept ist ja, aber schauen wir mal. Also wer noch Lust hat, kann auf jeden Fall noch am ersten Wochenende an einem Open Impro Camp teilnehmen und Open Impro Space haben. Gut, schwachen wir rüber nach Berlin. Berlin. Noch ein Festival, die Impromania läuft gerade. Die läuft seit Montag und jetzt noch bis Sonntag ist das große Finale. Maestro. Und ist von Theatersport Berlin organisiert, Impromania. Es ist ein Formate-Kampffestival. Das ist auch was Neues. Also das heißt, es gehen verschiedene Impro-Theater-Formate an den Start und treten an sozusagen gegeneinander an. Die Leute bewerten das Format über verschiedene Wege und am Sonntag wird dann entschieden, welches Impro-Format das beste ist. Es gibt verschiedene ganz unterschiedliche Sachen von Game-Shows. Ist eigentlich auch eine Langform dabei? Ich bin gerade überfragt. Superszene. Ich glaube, dass keine Langform dabei ist. Also die Impronellis, Professor Spontaneous, die Superszene, Gogo Banane sind alles ja so szenische Stücksachen oder gameartige Sachen. Und was die Rocket Sugar Factory da genau macht mit ihrem Brettspiel, weiß ich nicht. Naja, aber es klingt auch sehr nach Brettspiel, nach Spielshow, oder? Mhm. Ja, schon so ein bisschen. Genau, das ist ja alles ein bisschen... Casting-Show ist es doch, oder? Ist es Brett- und Casting-Show? Irgendwie sowas. Ich kann es sagen, The Great Race Pursuit Chase ist das erste improvisierte Brettspiel der Welt. Zwei Regisseure treten in einem Rennen um Zeit und Raum an. Jeder improvisiert dabei eine Geschichte, wobei er doch an zufällige Regeln des Brettspiels gebunden ist. Also eine Mischung aus Lang- und Kurzform. Ja, mhm. Das ist morgen Abend im BKA-Theater. Und, oder heute Abend, wann auch immer dieser Podcast erscheint, werden wir sehen. Also am 19., sagen wir es mal so, am 19.10. Interessantes Format, muss man mal gucken, wie das am Ende aufgeht. Ich versuche vielleicht am Sonntag mal zur Abschlussshow zu gehen, um mir das mal anzuschauen. Mal sehen. Gut, und dann haben wir noch eine weitere Langform-Ankündigung, die Verstörten Wunschkinder, eine von den altbewährten Gruppen hier in Berlin. Die machen schon sehr lange Theater. Eigentlich immer Game-Shows, aber einen sehr versierten Moderator, gegen den sie spielen. Die spielen am 24.10. zum zweiten Mal ihre Langform-Familienbande. Und wir schauen mal, dass wir da irgendwann mal was zu sehen kriegen von, um uns mal ein Bild zu bilden. Genau, also die, was die halt normalerweise eben gegen sich selbst matchen, ist sehr überzeugend. Das machen die echt gut. Und deswegen vermute ich auch, dass die das Thema Langform sehr interessant aufgreifen werden. Auch hier in den Shownotes haben wir mal einen Facebook-Link, weil der deutlich aktueller ist als die Webseite. Hint, hint, hint. Ja, bitte aktualisieren Sie Ihre Webseite. 30.10. Ende des Monats gibt es zwei Jubiläen oder ein Jubiläum, und zwar die Lesebühne Brauseboys feiert Geburtstag. Und dafür gibt es ein Sonderformat Lese trifft Bühne. Ein schönes Wortspiel. Und wieder Theatersport Berlin im Boot. Und die Idee ist, die Lesebühnen Brauseboys lesen und die Theatersportler Berlin improvisieren. Ich bin von solchen Formaten sehr überzeugt. Das funktioniert. Schauen wir uns mal an, wie es funktioniert. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, also weil Lesebühne sind ja dann noch mal relativ kurze, knackige Geschichten, die meistens sehr stark auf irgendwas reinzoomen und fokussieren und betrachten. Also man hat da einen klaren Gegenstand, um den sich was dreht. Da kann man mit Sicherheit tolle Geschichten drumherum improvisieren. Das Einzige, es ist im Heimathafen. Der Heimathafen ist sehr schön, aber eine sehr große Bühne. Da sind wir wieder am Anfangsproblem von Whose Line Isn't It Anyway? Manchmal. Allerdings machen die Brauseboys die voll. Also die hatten schon vor 2-3 Monaten ihr 10-Jähriges da auch schon mal gefeiert. Also öfter feiern ist ja nicht verboten. Mhm. Und da war es knackig voll. Das sagt ja auch keiner, aber trotzdem, wenn man hinten sitzt, sitzt man sehr weit weg von der Bühne. Ja, also es ist einfach die Publikum-Improvisierer-Connection ist manchmal ein bisschen schwierig im Heimathafen, für mein Gefühl. Aber kann auch jeder anders sehen. Gut, und letzte Ankündigung, dann habt ihr es geschafft mit dieser Ausgabe von Impro World News. Wir weisen gerne nochmal unsere Kollegen von Foxy Freestyle hin, die nämlich wieder mal ein Impro-Show-Special machen, und zwar mit Jill Benner aus den States. Genau, die kommt aus Minnesota und hat da eben ganz lange Comedy-Sports gespielt, hat dann da aber auch ein Theater gegründet, macht Langform, macht Solo-Shows, hat auf mehreren Festivals die Preise für beste Solo-Show-Performance bekommen und ist eine der Dauergäste auf Festivals, um da Workshops und sowas zu halten. Also ist einer der ganz großen Namen in den USA und dementsprechend natürlich spannend, die hier auf der Bühne sehen zu können. Also vormerken und hingehen. Und bei den Foxys ist man sehr nah an der Bühne dran. Empfehlenswert. Genau, und früh kommen, weil sonst sitzt man möglicherweise hinter einem Pfeiler. Das kann passieren. Genau. Ja. Also nicht, dass man gar nichts sieht, aber die Kulturbrauerei ist ja klein und gemütlich. Also ich finde die auch eigentlich eine schöne Bühne. Und wenn sie zu voll ist, dann hat man halt leider von ein paar Plätzen nicht ganz so optimale Sicht. Also nicht auf alles zumindest, aber auch trotzdem wird es dann ein schöner Abend. Schön, das sind wunderbare Worte. Du kriegst aber gleich noch den letzten Satz. Ich mache kurz hier die Ausmoderation. Danke, dass ihr zugehört habt bei Folge 34 von den Impro World News. Wir versuchen wieder den 14-Tage-Rhythmus zu bekommen. Wir waren jetzt so ein bisschen out of bounds, aber wir versuchen es wieder. Wenn ihr mehr Blabla über Impro hören wollt, dann ladet uns das nächste Mal wieder herunter und genießt nun die letzten berühmten Worte von Makro. Wir wünschen euch eine tolle improvisierte Blablabla-Week. Bla, bla, bla,